Kugeln von hier und zu, so sagst die Venus. Und auf den Tisch kommt heute ein Fisch, so sagst die Fisch.